Willkommen im öffentlichen Raum. Sehen Sie sich in Ruhe um. Lassen Sie Ihren Blick schweifen. Fühlen Sie sich wohl? Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Das sollte es. Denn der öffentliche Raum gehört uns allen. Wie viele Einschränkungen des öffentlichen Raumes durch Informationen, Warnhinweise oder Werbebotschaften bestimmen Ihr Blickfeld? Befolgen Sie die Anweisungen dieser Stimme und werden Sie Teil der QR-Radio-Community. Sie können im Gehen weiterhören oder zunächst hier mitten im öffentlichen Raum stehen bleiben. Dieses Geräusch kennzeichnet eine Grenzüberschreitung Ihrerseits. Und jedes Mal, wenn Sie dieses Geräusch hören, hat sich eine Werbebotschaft in Ihr Unterbewusstsein eingeschlichen. Das Projekt beginnt jetzt. Ich mache jetzt was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich klebe einen Aufkleber auf. Man muss nicht intervenieren. Man kann intervenieren, weil es einfach ein riesiger Spielplatz ist. Also der öffentliche Raum war schon immer ein umkämpfter Raum. Fühlt sich gut an. Vielleicht sollte ich es wieder häufiger machen. Wenn ich Reklame sehe, sehe ich halt nicht das Produkt, was da beworben wird. Und ich sehe auch nicht die Kampagne so als ästhetisches Kunstwerk, sondern ich sehe sofort, was mir der Werber damit eigentlich sagen will. Irgendein Werbemodel von H&M hat eben neben sich nicht den Preis des Hemdes stehen, sondern die Kilogramm oder sowas. So ganz subtile Sachen, die irritieren und die kulturelle Grammatik verschieben. Ich versetze mich in dem Moment in den Kopf des Werbers und spüre, was er beabsichtigt. So. Das, wenn ich das sehe, dann denke ich, ja, du mich auch. Ich war nie der Aufkleberkleber, der alles dran setzte, unerkannt zu bleiben. Kulturelle Störgeräusche. Wer hat das Sagen im öffentlichen Raum? Feature von Almut Schnering und Sascha Verlan. Zielperson 1 steigt am Hauptbahnhof Kiel aus dem Intercity. Die Zielperson verlässt das Bahnhofsgebäude am Ausgang West in Richtung Busbahnhof und steigt in den Bus 501 Richtung Schulensee. Zielperson 1 hat den Bus an der Diesterwegstraße wieder verlassen und betritt ein Wohnhaus. Bitte genaues Ziel überprüfen. Marwitz, Peter. Freier Webdesigner und Buchlayouter. Wohnhaft in Kiel. Konsumkritischer Blogger und Buchautor. Das sind Unmengen. Habe ich neulich gelesen, 400 Milliarden Dollar weltweit, die für Marketing ausgegeben werden. Also 400 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist unglaublich eigentlich. Also Geld, das so durch den Schornstein geht und wo nichts mehr rumkommt, außer dass halt wieder mehr Waren verkauft werden. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft beziffert den Gesamtumsatz der Branche für die Jahre 2011 und 2012 auf jeweils knapp 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland, damit wir Konsumenten nicht einfach nur zu irgendeiner Bäckerei gehen, um irgendein Brot zu kaufen. Nicht einem beliebigen Unternehmen unser Geld geben für ein paar neue Turnschuhe oder einen Staubsauger. Ziel der Werbung ist, dass wir Hunger auf ein ganz bestimmtes Brot haben. Dass wir meinen, genau dieses Paar Turnschuhe zu brauchen, obwohl wir schon zwei derselben coolen Marke im Schrank stehen haben. Werbung will das Bedürfnis nach einem neuen Smartphone oder einer neuen Kaffeemaschine in uns wecken. Am liebsten so, dass wir am Ende denken, wir wären selbst auf die Idee gekommen. Gehen Sie bis zum nächsten größeren Platz. Stellen Sie sich neben ein Schaufenster oder neben ein Café und sehen Sie sich um. Wie viele Werbebotschaften, Logos und Symbole zählen Sie innerhalb Ihres Blickfeldes? Zwischen 5.000 und 10.000 Werbebotschaften erreichen jeden von uns täglich. Und wir bezahlen sie persönlich aus unserer Tasche. Jeder gibt 370 Euro jährlich nur dafür aus, dass öffentlich um uns und unser Geld gebuhlt wird. Denn letztlich sind wir es selbst, die über die Warenpreise auch die Kosten für Werbung und Marketing tragen. Ganz selbstverständlich und ohne irgendeinen Gegenwert dafür zu verlangen. Außenwerbung trifft jeden. Denn als wahres Massenmedium spannt Außenwerbung ein Netz von mehreren hunderttausend Out-of-Home-Werbeträgern über ganz Deutschland. Auf Straßen und Plätzen der Städte, entlang der Autobahnen, an Bahnhöfen, auf Flughäfen sowie im Liniennah- und Fernverkehr steht sie im permanenten Kontakt mit der Bevölkerung. Immer, überall, 24 Stunden an jedem Tag des Jahres, unausweichlich, unübersehbar. trifft jeden. Imagekampagne des Fachverbandes Außenwerbung e.V. Das klingt nicht gerade so, als ob die Werbeindustrie Gutes mit uns im Sinn hätte. Uns als Menschen, als unverwechselbare Individuen ernst nehmen würde. Und sie verheimlicht das nicht einmal. Außenwerbung trifft. Immer. Der Fachverband Außenwerbung hält uns diese Drohung direkt unter die Nase. Plakate, digitale Bildschirme, Riesenposter, LED-Wände. An Zehntausenden von hochfrequentierten Stellen im öffentlichen Raum. Werbung für Werbung, die uns zeigt, wer die Macht hat und wie mit dieser Macht umgegangen wird. Zielperson 2 steigt in den Intercity Express nach Zürich. Dieses Selbstverständnis der Werbeindustrie, die einseitige Kommunikation im öffentlichen Raum insgesamt, hat immer wieder Gegenbewegungen herausgefordert. Unter den Begriffen Kommunikationsguerilla, Culture Jamming, Street Art, Flashmob oder Adbusting mischen sich die unterschiedlichsten Akteure, Künstler, Privatpersonen ein, indem sie Logos, Symbole und Werbebotschaften zweckentfremden, benutzen, umdeuten. Mal mit subtilen, mal mit handfesten Aktionen. Indem sie die bestehenden Verhältnisse im öffentlichen Raum infrage stellen. Bäume pflanzen, Straßen besetzen, Partys feiern in Bankfilialen, Schaukeln aufhängen an Bäumen und Laternenmasten, Aufkleber kleben, QR-Codes der Werbung manipulieren. Sie wollen die Machtverhältnisse im öffentlichen Raum nicht länger hinnehmen. Motto: Reclaim the streets. Holt euch die Straßen zurück. Seit 1995 besetzt diese Bewegung zur Rückeroberung der Straße in spontanen Versammlungen belebte Straßen, wichtige Kreuzungen und sogar Stücke der Autobahn. In Windeseile verwandelt dabei eine Menschenmenge durch ein spontanes Fest eine Hauptverkehrsader in einen surrealistischen Spielplatz. Naomi Klein, No Logo. Im Sommer 2013 fand in Köln eine große Reclaim the Streets Party statt, zur Rettung des autonomen Zentrums. Es wurde Federball und Frisbee gespielt, andere hatten Sofas und Sessel mitgebracht, es gab laute Musik und ein großes Picknick. Zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz wurde so der innerstädtische Verkehr auf dem Kölner Ring lahmgelegt. Stellen Sie sich an eine Ampel. Warten Sie in Ruhe drei Grünphasen ab und suchen Sie währenddessen nach einer geeigneten Stelle, an der Sie eine Schaukel aufhängen könnten. Zielperson 2 hat den Intercity Express in Zürich verlassen. Zielperson spricht eine unbekannte Person an. Sie betreten gemeinsam ein Café. Bitte Identität überprüfen. Man wird ja wirklich überall beplappert und das nervt mich. Thomas Mayer, Aktion für ein kluges Zürich. Schriftsteller und Werbetexter, wohnhaft in Zürich. Ich finde das anstrengend, dass ständig irgendjemand irgendwas von mir will. Und es ist eigentlich nicht irgendwas, sondern es ist mein Geld. Das System, in dem wir leben, funktioniert nur durch diesen Zwang, ständig neues Geld zu generieren. Egal wo, egal wie. Und das finde ich schon in der Ausformung, wie wir es erleben, ziemlich zum Kotzen. Auch wenn am Anfang kaum einer wusste, dass er dahinter steckte, bekannt geworden ist Thomas Mayer mit seiner Aktion für ein kluges Zürich. Er hat sich Fragen ausgedacht. Zum Beispiel: Was war Ihre letzte wirklich mutige Tat? Hat sie auf Aufkleber drucken lassen und in ganz Zürich im öffentlichen Raum verklebt. Was auch lustig war, ist, dass gewisse Leute mit Kugelschreiber oder Filzstift eigene Antworten direkt auf die Kleber geschrieben haben. Das habe ich dann genüsslich gelesen. Eine Frage war: Sind Sie ein guter Mensch? Seit wann? Und jemand hat korrigiert: Waren Sie ein guter Mensch? Bis wann? Das hat mir sehr gut gefallen. Man merkt das gar nie, wenn man sich nicht wirklich eingehend damit beschäftigt, wie machtvoll die Frage eigentlich ist. Zielperson 2 und Meier, Thomas, kleben einen Aufkleber an einen Transformatorenkasten. Für wen sind sie gefährlich? Die Aktion für ein kluges Zürich lief über 2 Jahre sehr erfolgreich. Die lokalen Medien berichteten, eine Galerie druckte Plakate und machte die Einmischung im öffentlichen Raum zur Kunst. Bis Thomas Meier von 2 Polizisten als aktiver Aufkleberkleber erwischt wurde. die haben sich dann auch in einer Zwielichtzone wiedergefunden, diese zwei Polizisten. Die haben ihm nämlich all diese Kleber abgenommen und dann sehr interessiert durchgeblättert. Also das Interview, das die beiden mit mir führten auf der Straße, hat dann aufgehört. Die haben dann begonnen, diese Kleber anzuschauen. Und der eine, der war ein bisschen älter, der musste da, wie soll ich sagen, schauen, dass das ordnungsgemäß verläuft. Und der Jüngere, der war offenbar neu im Dienst, der hat da wirklich offen gegrinst. Der fand diese Fragen interessant. Das persönliche Interesse der Beamten half Thomas Meyer am Ende wenig. Er wurde wegen Sachbeschädigung verurteilt. Da er den finanziellen und emotionalen Aufwand scheute, akzeptierte er das Urteil, obwohl er gute Chancen gehabt hätte, als Aufkleberkleber freigesprochen zu werden, vom Vorwurf der Sachbeschädigung. People are taking the piss out of you every day. They butt into your life, take a cheap shot at you, and then disappear. They leer at you from tall buildings and make you feel small. They make flippant comments from buses that imply you are not sexy enough and that all the fun is happening somewhere else. They are on TV making your girlfriend feel inadequate. They have access to the most sophisticated technology the world has ever seen, and they bully you with it. They are the advertisers, and they are laughing at you. Banksy. Sie zielen kurz auf dich und verschwinden dann wieder. Ihre lustigen Kommentare von Bussen und Häuserwänden führen dazu, dass wir uns klein fühlen. Nicht sexy genug, nicht richtig und glauben, dass der ganz große Spaß immer irgendwo anders stattfindet. Der Street-Art-Aktivist Banksy spricht von den Werbern, einer Industrie, die uns auslacht. Bis heute weiß niemand so wirklich, wer sich hinter dem Pseudonym Banksy verbirgt. Er sprüht Schablonenbilder und hängt gerne eigene Werke ungefragt in Museen auf. Also es ist ja wohl unbestritten, dass die Tätigkeiten im öffentlichen Raum, die als illegal bezeichnet werden, zu einem guten Teil, sicher nicht durchwegs, aber zu einem guten Teil sehr kunstvoll und dahingehend auch wirklich bereichernd sind. Und ich finde es falsch, wenn man das grundsätzlich unter Strafe stellt. Also der öffentliche Raum ohne diese Tätigkeiten wäre ärmer. Wem gehört Street Art eigentlich? Dem Künstler? Dem Hausbesitzer? Oder der Öffentlichkeit? Diese Frage stellte sich 2012, als Banksys Bild Sklavenarbeit, auf dem ein kleiner Junge zu sehen ist, der großbritannische Flaggen näht, von seinem ursprünglichen Platz, der Außenwand eines Supermarktes, entfernt wurde, um in Miami versteigert zu werden. Massive Proteste der Anwohnerschaft sorgten dafür, dass zumindest die Auktion abgesagt wurde. Wo sich das Bild heute befindet und wer es entfernt hat, ist nicht bekannt. You, however, are forbidden to touch them. Trademarks, intellectual property rights and copyright law mean advertisers can say what they like, wherever they like, with total impunity. Fuck that. Any advert in a public space that gives you no choice whether you see it or not is yours. It's yours to take, rearrange and reuse. You can do whatever you like with it. Asking for permission is like asking to keep a rock someone just threw at your head. You owe the companies nothing. Less than nothing. You especially don't owe them any courtesy. They owe you. They have rearranged the world to put themselves in front of you. They never asked for your permission. Don't even start asking for theirs. Banksy. Warenzeichen, Urheberrecht und Copyright sorgen dafür, dass die Werbeindustrie sagen kann, was sie will und wo sie will. Völlig straffrei. Werbung im öffentlichen Raum lässt uns nicht die Wahl, ob wir sie sehen wollen oder nicht. Also gehört sie uns. Wir können damit machen, was wir wollen. Wer hier um Erlaubnis fragt, kann gleich danach fragen, ob er den Stein behalten darf, der ihm gerade an den Kopf geworfen wurde. Wir schulden denen gar nichts. Weniger als nichts. Sie schulden uns etwas. Wir bepflanzen öffentliche Plätze, Grünstreifen, Verkehrsinseln, unbegrünte Betonkübel oder Bauminseln und vergessene Hinterhöfe. Guerilla-Gärtneraktionen sind Kunst im öffentlichen Raum mit ökologischem Bezug. Ohne offizielle Erlaubnis und auf eigene Kosten. Jeder kann mitmachen. Also, begrünt die Stadt. Guerillagärtner.com. Zielperson 1 hat das Gebäude verlassen. Zielperson trägt eine circa 1 Meter lange verkabelte Stange mit Aufsatz. Stereomikrofon mit Angel. Zielperson überquert den Theodor-Heuss-Ring. Geht weiter auf Sophienblatt in Richtung Hauptbahnhof. Es hat sich gezeigt, dass Bahnhofsbesucher unabhängig von ihrer jeweiligen mentalen Verfassung dem Thema Werbung sehr positiv gegenüberstehen und diese praktisch in allen Bahnhofsumfeldern wahrnehmen. Unter den Werbeträgern wirkt in Großflächen am besten in der Wartesituation an Bahnsteigen. Die Menschen haben genug Zeit, sich mit den Details der Botschaft zu beschäftigen. Bahnhofswerbung erreicht laut Media-Analyse-Plakat insgesamt 19% der Bevölkerung. Zielperson 2 und Maya Thomas trennen sich. Zielperson geht weiter in die Gessnerallee. Zielperson fährt mit dem Aufzug ins Parkhaus Gessnerallee. Werden wir nur gefilmt oder werden wir auch abgehört? Nee, wir werden nur gefilmt. Wenn Jurchok 1001, Beatboxer und Spoken-Word-Artist, einen akustisch außergewöhnlichen Raum entdeckt hat, dann hält er dort eine Beatbox-Performance ab, die die besondere Akustik des Raumes zur Geltung bringt und nimmt sie auf. Das kann ein Aufzug sein, öffentliche Toiletten, Unterführung, Hinterhof, ein Hauseingang oder wie hier eine Ecke in einem Parkhaus. Später montiert er einen MP3-Player samt Kopfhörer in einem grauen Metallkästchen gesichert an die Wand dieses Ortes mit der Aufnahme. Wer dann vorbeikommt, kann die Performance nachhören. Oder er wird durch das graue Metallkästchen darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine besondere Akustik zu erleben ist. Und kann selbst damit experimentieren. Jetzt ist zum Beispiel der Sound extrem kompakt. Jetzt könnte man ein Hörspiel so produzieren, oder an der Stelle. Das ist wirklich so, oh, was ist das für ein Raum? Du bist ganz nah, ist quasi ein griechisches Theater fast schon. Also die Stimme kommt ganz schnell zum Sprecher zurück. Aber für den Zuhörer ist die Stimme auch ganz nah. Zielperson 2 verlässt das Parkhaus in Begleitung einer männlichen Person. Bitte grauen Metallkasten überprüfen. Die Akustik-Tags von Jurchok 1001 sind ein Hörkunstprojekt, das auf unerwartete akustische Eigenschaften von öffentlichen Räumen aufmerksam macht. Eine einfachere und zunächst weniger ambitionierte Möglichkeit wird beim Audio-Graffiti verwendet. Im Internet gibt es Bauanleitungen, wie kostengünstige, über Bewegungsmelder gesteuerte Abspielgeräte selbst gebaut werden können. Auf diese Weise lassen sich akustische Botschaften im öffentlichen Raum platzieren. Wir könnten zum Beispiel Fragen nehmen von Thomas Meyer und sie an öffentlichen Zigarettenautomaten platzieren. Warum gefährdest du wissentlich deine Gesundheit? Oder warum stört es dich nicht, dass du andere störst mit deinem Rauch? Oder wie würdest du deinem Kind das Rauchen empfehlen? Diese Fragen zu hören, wenn man in die Nähe eines Zigarettenautomaten kommt, hätte womöglich einen größeren Effekt als die von der EU beschlossenen Schockbilder oder üblichen Warnhinweise. Zielperson 2 und Jurchok 1001 gehen auf der Gessnerallee Richtung Bahnhof. Zielperson steigt in den Intercity-Express nach Berlin-Ostbahnhof. Gehen Sie in eine Fußgängerzone oder vielbesuchte Straße. Beobachten Sie die Einkaufenden. Finden Sie eine Person ohne sichtbare Markenlabels auf Kleidung oder Gepäck und grüßen Sie sie freundlich im Vorbeigehen. Vor 15 Jahren machten sich die meisten von uns noch keine Gedanken über Chemikalien in Lebensmitteln oder über Schadstoffe in der Industrie. Wir redeten uns ein, dass sich das schon alles innerhalb vertretbarer Grenzwerte bewegen würde. Aber damit lagen wir falsch. Heute sind wir auf dem besten Weg, denselben Fehler noch einmal zu begehen, wenn es um die mentale Umweltverschmutzung geht. Tag für Tag nehmen wir eine massive Dosis auf, ohne darüber nachzudenken. Unsere mentale Umwelt ist eine Ressource, die allen gleichermaßen gehört, genau wie Wasser oder Luft. Wir müssen sie und damit uns schützen. Kalle Larsen. Mit seinem Buch Culture Jamming, das Manifest der Anti-Werbung, gehört Kalle Larsen zu den Vordenkern und exponierten Stimmen der Kommunikationsguerilla. 1989 dreht er einen Werbespot gegen die Abholzung der Wälder an der Westküste Kanadas und musste feststellen, dass kein einziger Fernsehsender bereit war, ihm dafür Werbezeit zu verkaufen. Daraufhin gründete der Ex-Marktforscher die Adbusters Media Foundation, die für allgemeine Zugangsfreiheit zu den Werbemedien kämpft. Zugleich schuf er das Magazin Adbusters. Neben marketingkritischen Artikeln waren darin Bilderstrecken zu sehen, die Werbekampagnen gegen sich selbst kehrten. Zielperson 1 hat den ICE in Hannover verlassen. Zielperson steigt in die U7 Richtung Wettbergen. Zielperson hat die U7 an der Haltestelle Waterloo wieder verlassen. Finden Sie einen Laternenmast, eine geeignete Stange oder Absperrung, die eine Verschönerung gebrauchen könnte und sich mit Wolle umstricken ließe. Häkeln ist auch erlaubt. Alternativ nehmen Sie ein Stück Stoff und binden es fest. Urban Knitting oder Yarn Bombing ist eine Form der Street Art. Dabei werden Gegenstände des öffentlichen Raumes wie Laternenmasten, Fahrradständer, Parkbänke, Schilder, aber auch Bäume durch Strick- und Häkelarbeiten verändert. Zielperson betritt ein Gebäude des niedersächsischen Justizministeriums. Bitte Ziel überprüfen. Und diese Tendenz, die man auch oft hört, man möchte die Jugendlichen von der Straße holen. Da steckt immer so drin, die Straße ist was Gefährliches und es ist nicht richtig und es ist gut, wenn man drinnen ist. Heinzelmann, Claudia, Sozialwissenschaftlerin, Geschäftsführerin des Deutsch-Europäischen Forums für urbane Sicherheit. Drinnen ist behütet, ist richtig, man lernt was und man lernt nur drinnen was, weil da gibt es einen Lernplan. Aber im Gegenteil sind auch die Freiräume, die öffentlichen Räume, Räume, in denen sehr viel anderes gelernt wird und sehr viel Wichtiges, wo man auch Erfahrungen machen kann, wo man sich auch präsentieren kann, halte ich für ganz wichtig. Der öffentliche Raum ist in meinen Augen aber auch eine Möglichkeit für Kulturen und Subkulturen sich zu äußern. Diesen Kreisen fehlt sehr häufig, um nicht zu sagen fast immer, die finanzielle Möglichkeit, ich sage jetzt mal Anzeigenraum zu kaufen oder eine Zeitung zu gründen oder etwas zu machen, wofür es Geld braucht und das akzeptiert wäre. Und so geht man dann halt in den öffentlichen Raum und bringt dort seine Botschaften an. Die Entwicklung jetzt ist, dass solche Räume zunehmend privatisiert werden. Also gerade Bahnhöfe werden dann durch diese vielen Geschäfte in kommerzielle Bereiche umgewandelt. Dann ist das auch von der rechtlichen Seite her ein anderer Raum. Es werden private Sicherheitsdienste dort eingestellt und das Hausrecht liegt jetzt bei der Bahn zum Beispiel. Die Bonner Stadtwerke werben für das städtische Straßenbahnennetz mit einem gesprayten Beethoven-Porträt. Graffiti ist eben cool, spricht die jungen Leute an. Aber kommen die so beworbenen jungen Leute auf die Idee, selbst einen Waggon zu besprühen? Da ist die Überwachungsdrohne nicht weit, wenn man den Ankündigungen der Deutschen Bahn glauben darf. Zielperson 1 befindet sich noch immer im Gebäude des niedersächsischen Justizministeriums. Natürlich nicht in jedem Fall, aber wenn man beispielsweise die Arbeit von Banksy anschaut, der ja wirklich sich gegen die bestehende Ordnung auflehnt in einem sehr kunstvollen Umgang, dann finde ich, dass der öffentliche Raum wirklich zur Verfügung zu stehen hat, um auch einer anderen Stimme Raum zu geben. Genauso gibt es diese Shopping-Center, die überdacht sind, große Filialen haben und das Ganze ist ein privater Raum. Es wirkt wie ein öffentlicher Raum, man hat das Gefühl, man geht durch eine Markthalle, es ist aber insgesamt ein Privatraum und die Eigentümer, meistens Gesellschaften, die haben Hausrecht, die haben ihre privaten Sicherheitsleute und die können regeln, wer rein darf und wer nicht. Öffentliche Räume werden im Wortsinne exklusiv gestaltet. Sie werden mit elitären Zeichen, mit teuren Materialien ausgestattet, mit Marmor, verspiegeltem Glas, Messing, mit Palmenhainen. All das sind Gestaltungselemente, die auch als soziale Filter wirken, die bestimmten Gruppen Zugänglichkeit signalisieren und anderen genau das Gegenteil. Walter Siebel, Stadtforscher, Universität Oldenburg. Das heißt, dieser Raum, wo man mit anderen in Aushandlung tritt, der wird zunehmend eingeschränkt, weil sich viele auch nicht mehr in diese Konflikte begeben wollen, weil es anstrengend ist, weil die Räume in den Städten zunehmend dafür genutzt werden, dass man dort konsumieren kann. Das soll schön sein, es soll adrett sein und man will sich dann nicht mit anderen, die nicht den Standards des höflichen Verhaltens entsprechen, auseinandersetzen. Zielperson 1 hat das Gebäude wieder verlassen und geht Richtung U-Bahn-Haltestelle Waterloo. Zielperson steigt in den Intercity-Express nach Köln. Ich habe mal eine Untersuchung darüber gehört, wie viel Platz dieser parkende Verkehr wegnimmt und welches Hindernis das ist. Die haben mal in einer Straße gemessen, wie oft es waren die Kontakte von Leuten, die auf der einen Seite wohnen, mit denen gegenüber, den Nachbarn gegenüber, wie viele Besuchskontakte da bestehen, einmal in einer Straße, wo ganz viele Autos parkten immer und einmal in einer Straße, wo da keine parkten. Und die waren deutlich höher da, wo eben nicht diese Autos sind. Das heißt, es ist eine wirkliche auch soziale Barriere dadurch. Eine wirksame Möglichkeit, gegen die Allgegenwart des Autoverkehrs zu demonstrieren, hat die Critical Mass-Bewegung gefunden. Laut deutscher Verkehrsordnung gilt eine Gruppe von mehr als 15 Fahrrädern als ein Fahrzeug. Wenn also der erste Radler eine Ampel bei Grün passiert, dann dürfen die nachfolgenden Räder hinterherfahren. Auch wenn die Ampel inzwischen auf Rot gewechselt hat. Wenn der erste Radfahrer ein Stoppschild passiert hat, dann dürfen das auch die anderen und heben somit die eigentliche Vorfahrtregel auf. Und wenn dann einmal, wie in Hamburg geschehen, 1000 oder 2000 Fahrräder gemeinsam durch die Stadt fahren, dann kehren sich die Machtverhältnisse im Straßenverkehr schnell um. Ja, was kann man dagegen machen? Hier siehst du einen Transformatorenkasten, der sehr säuberlich von sämtlichen Aufklebern befreit worden ist. Das kann noch nicht allzu lange her sein. Was du jetzt vielleicht siehst, das habe ich früher nicht gehabt, ist dieses nervöse Umherschauen. Ich möchte ja nicht schon wieder straffällig werden, aber dieser Transformatorenkasten kriegt jetzt einen Kleber. Oder es gibt solche kleinen Fernbedienungen, die halt so universale Fernbedienungen für Fernseher, mit denen man so durch die Innenstadt gehen kann, draufdrücken, dann gehen jetzt ein Fernseher aus in den Geschäften. Da ist auch Ruhe oder am Flughafen oder so. Wer würde sich über ihren Tod freuen? Woran werden Sie zerbrechen? Welchem Alter entsprechend verhalten Sie sich? Da gibt es auch so Leute, die halt nachts rumlaufen und zum Beispiel die ganzen Neonreklamen ausschalten, weil es auch Stromverschwendung ist. Strom sparen und eben keine Reklame, die dann halt blendet. Am 1. Juli 2013 ist in Frankreich ein Gesetz in Kraft getreten, das Schaufenster- und Fassadenbeleuchtung in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 7 Uhr morgens verbietet. Das französische Umweltministerium hat errechnet, dass sich damit 200 Millionen Euro und 250.000 Tonnen CO2 einsparen lassen. Die Einsparung reiche aus, 750.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ob die Aktionen des Clan du Néant bei dieser Entscheidung einen Anstoß gaben? Die beteiligten Beamten und Parlamentarier würden wohl kaum zugeben, dass sie sich von einer Culture-Jamming-Aktion beeinflussen ließen. Aber es ist der Neonlichter-Clan, der seit Jahren durch die französischen Innenstädte und Verkaufsstraßen zieht und Neonreklamen abschaltet, der diese Idee also erstmals ins Spiel gebracht hat. Zielperson 2 hat die S-Bahn in Berlin-Friedrichstraße verlassen. Zielperson wird von einer unbekannten Person angesprochen. Sie gehen gemeinsam Richtung U-Bahn. Bitte Identität überprüfen. Marian, Student und Adbusting-Aktivist. Ich habe dich oder euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entführt in den U-Bahnhof Friedrichstraße, der in Berlin dafür prädestiniert ist, dass er regelmäßig von Firmen gewissermaßen in Komplettausstattung gekauft oder zumindest für eine Zeit lang gemietet wird. Und dann ist der komplette U-Bahnhof gepflastert mit Werbung. Also man kann sich dann einfach nur noch dem Anblick von Werbung entziehen, wenn man die Augen zumacht und zur U-Bahn läuft, was nicht möglich ist. Außenwerbung verkauft etwas, was ihr nicht gehört. Das Blickfeld des Betrachters. Howard Lakosic, Werbetexter und Art Director. Da muss es gar nicht heißen, dass die Leute mit dem, was man dort als Inhalt schreibt, komplett übereinstimmen. Sondern es geht nur darum, dass man im öffentlichen Raum die bloße Vorhandenheit von Alternativen, alternativen Denken, alternativen Ideologien, alternativen Lösungsansätzen, Verteilungsgerechtigkeitsansätzen und so weiter, aufrechterhält. Einfach nur, um klarzumachen, es gibt Alternativen. Ja? Es ist, die Alternativlosigkeit ist ein Unwort, ein gekürtes. Jetzt sind wir auch ein bisschen in so einer toten Ecke angelangt. Wir könnten entweder mit dem Bus ein Stück nach oder wieder zurücklaufen. Gehen Sie bis zur nächsten U-Bahn, Bus- oder Straßenbahnhaltestelle. Stellen Sie sich neben den Eingang und zählen Sie die Tüten und Taschen der Vorbeigehenden, die eine Werbeaufschrift haben. Und ich laufe hier eigentlich immer so ein bisschen mit dem Auge lang, dass ich mich frage, ob die Menschen eigentlich verstehen, warum diese Architektur, diese monumentalen Bauwerke, in denen überteuerte Produkte angeboten werden, ob sie so ein bisschen ein Gespür dafür haben, dass das eigentlich alles nicht so richtig sein kann, dass sie hier wie durch so eine Stadt laufen, in der sie sich fotografieren können vor, ich weiß es nicht so, ich vorm So-und-So-Laden oder ich vor dem Shop So-und-So. Und sie können das alles niemals kaufen. Sie fotografieren sich vor Luxusgütern, um quasi im Moment des Fotos dem mal nahe gewesen zu sein. Und ich hoffe einfach nur manchmal, dass sie verstehen, dass das ein Missverhältnis ist, dass sie kippen können, sie selber. Und dass man halt nicht akzeptieren muss als ein, ach, es muss halt jemanden geben, der den Rasen des anderen mäht, so, ja. Also der Konsum dringt natürlich immer weiter da hinein. Die Kommerzialisierung dringt immer weiter vor. Dieses immer weiter Vorrücken dieser Stühle, immer weiter da sich was abtrotzen. Also sozusagen der öffentliche Raum ist eigentlich auf der einen Seite von den Geschäften bedrängt und auf der anderen Seite vom Verkehr. Zielperson 2 und Marian verlassen den U-Bahnhof Friedrichstraße und gehen Richtung Süden. 2009. Da wurde hier unter den Linden, da ist eine Filiale der Deutschen Bank, mit Kreide, aber eben nicht nur so mit Handkreide, sondern direkt mit so einem kleinen Kasten, aus dem man dann so mit so einem bestimmten Blockiersystem eben so Strichlinien ziehen kann, die sehr gleichmäßig sind, damit das so ordentlich aussieht, wurde eine Zone um diese Deutsche Bank-Filiale herumgezogen und in dieser Zone drin stand geschrieben, sie verlassen den demokratischen Sektor. Und daraufhin kam tatsächlich die Polizei und hat diese beiden Künstler dann auf offener Straße, hat die Kamera beschlagnahmt, die haben das selber gefilmt und Personalien aufgenommen. Die haben die ganze Zeit gesagt, das ist Kunst und das ist Kreide, wir können das abwaschen. Ja? Das hat die Polizei nicht interessiert. Und das zeigt, wenn sie einfach nur auf die Straße gemalt hätten, wäre es was anderes gewesen. Aber sie haben halt eine Bank markiert. Und da merkt man, dass man auf empfindliche Stellen stößt in so einem System. Wir pinseln unsere eigenen Radwege auf den Asphalt, holen uns die Straße zurück, verwandeln die Gesichter der Calvin-Klein-Werbungen in Totenköpfe und kleben Vorsicht-Fett-Aufkleber auf Tische und Tabletts in McDonald's-Restaurants. Wir organisieren Tauschpartys, verstellen die Waren in den Kaufhausregalen, machen unsere Software im Internet zugänglich und leisten andere wertvolle Beiträge, damit sich die Konsumkultur in den Schwanz beißt. Kalle Larsen. Fernsehgeräte in Schaufenstern ausknipsen, Leuchtreklamen den Strom abdrehen, Werbeplakate verändern, Überwachungskameras kenntlich machen und manipulieren, Audiograffiti, Streetart. All diese Aktionen und Einmischungen scheinen wenig erfolgversprechend gegen die Allmacht der großen Konzerne. Die Reaktionen auf einzelne Culture-Jamming-Aktionen machen aber deutlich, dass diese scheinbar harmlosen Interventionen einen empfindlichen Nerv treffen. Da werden schnell alle juristischen und finanziellen Mittel ausgeschöpft, um diese Formen des Protests zu unterbinden. Hausrechte, Markenschutzrechte, Urheberrechte, Unterlassungsklagen, Rufmordkampagnen. Das ist es. Ja, man kann halt kaum, wenn man auch als Blogger irgendwie Sachen auch kritisiert, so man setzt sich immer der Gefahr aus, wenn man irgendwelche Logos verwendet, sodass man halt wegen irgendwelcher Markenrechtsgeschichten abgemahnt wird, viel Geld zahlt und über diesen Umweg wird dann letztlich Zensur ausgeübt, indem Leute halt dann von sich aus schon Sachen halt nicht sagen oder nicht posten oder eben nicht irgendwelche Grafiken verwenden, weil sie halt befürchten müssen, dass dann halt der lange Arm der juristischen Abteilung kommt. Culture Jamming zielt auf das Image und die symbolische Repräsentation eines Unternehmens. Und da fast alle Unternehmen der Konsumgüterindustrie ihre Waren bei denselben Zulieferbetrieben in Fernost produzieren lassen. Eine Fabrik in Bangladesch zum Beispiel. Auftraggeber sind Kik, H&M und C&A, Benetton und Calvin Klein und so weiter. Die T-Shirts unterscheiden sich kaum. Der Unterschied liegt oft nur noch im aufgedruckten Logo. Deshalb ist das Image und Design einer Marke zum wichtigsten Kapital der großen Konzerne geworden. Kein Wunder, dass sie so empfindlich auf die Aktionen der Adbuster reagieren. Adbuster widersprechen ihren Definitionen, ihren Regeln und Gesetzen und verbreiten dieses Denken unter den Käufern weiter. Wir leiden an reflexartiger Unterwürfigkeit gegenüber den Konzernen. Wir halten es für richtig, dass sie mehr Rechte haben als wir. Wir halten es für richtig, dass sie die Regeln festlegen, nach denen in unserer Umgebung Geschäfte gemacht werden. Wir denken, sie haben die Berechtigung, Regenwälder abzuholzen, Wahlen zu beeinflussen, die Medien zu kontrollieren, Politiker auf die Bahamas einzuladen und die Spielregeln für den Welthandel zu entwerfen. Aber so ist es nicht. Und sobald man Souveränität, Macht und Privilegien neu versteht, fragt man sich, wie man bloß je hatte so denken können. Kalle Larsen. Zielperson 2 biegt in die Lausitzer Straße ab, betritt ein Wohnhaus am Paul-Linke-Ufer. Interagieren, ändern, abändern, modifizieren, das reizt mich einfach. Es macht einfach extrem Spaß und man kann auch ein Statement abgeben. Zielperson 2 und eine unbekannte Person verlassen das Gebäude. Bitte Identität prüfen. Suiza, Street-Art-Aktivist. Wohnhaft in Berlin. Natürlich kann man sagen, das sei illegal, aber da kann man auch wieder anfangen zu diskutieren, ist es nicht illegal, dass ich mir jeden Tag irgendwie ein BP-Plakat anschauen muss. Also das ist auch eine visuelle Umweltverschmutzung, wenn man so möchte. Also da werde ich auch ungefragt mit Werbemessages bombardiert und wieso kann ich da nicht auch mal ein bisschen in diesem Kanon der Messages meine Message unterbringen, sozusagen. Beide gehen am Paul-Linke-Ufer entlang Richtung Cottbusser Tor, bleiben vor einer besprühten Tafel stehen. Also ich bin mittlerweile nicht mehr derjenige, der mit 5 Silber und 4 schwarzen Dosen an der Wand steht oder am Zug, sondern ich stehe dann mit Montagekleber und einer Fliese und einer Bauarbeiterweste irgendwo tagsüber dran und falle da eben nicht mehr so ins Raster. Ja, das sind ja so schöne Sachen auch, dass man so in den Laden geht und halt Etiketten überklebt von Waren, also wo man zum Beispiel auf Käfigeiern eben hinten halt Fotos draufklebt, wie die Hühner gehalten werden oder eben bei Nestle-Schokolade eben draufklebt, halt was da so alles an Kinderarbeit und so weiter drin steckt. Das sind natürlich Sachen, darf man sich nicht erwischen lassen. Die größte Reichweite haben digitale Bildschirme der Untersuchung zufolge bei der jüngeren Bevölkerung. 39% der 14- bis 29-Jährigen haben innerhalb einer Woche den Station-Infoscreens wenigstens einmal zugesehen. Absatzwirtschaft.de. Vielleicht erzähle ich dir das einfach von der Londoner Geschichte. Du kennst die Abbey Road, oder? Von den Beatles. Und da bin ich hingefahren und da gibt es ja diesen Zebrastreifen. Und am Anfang und am Ende von diesem Zebrastreifen ist so ein. Da gibt es eben diese Webcam, die auf die Abbey Road filmt. Und ich habe genau in diesem Bereich, den die Webcam abfilmt, dort dieses Schild angebracht. Dort ist dieser QR-Code drauf. Wenn man den abscannt, wird man genau auf diese Webcam geleitet. und sieht sich selber im Display. Also du stehst dann da, winkst dir selber zu. Also du winkst und siehst es dann irgendwie zeitverzögert 3 Sekunden später auf deinem Handy-Display. Es ist im Endeffekt eine vorhandene Webcam, die habe nicht ich dort platziert, die haben die Abbey Road Studios dort platziert und die habe ich in Anführungsstrichen gehackt. Also ich habe die einfach nur angezapft bzw. nichts anderes gemacht als diesen Link direkt zu dieser Webcam dort platziert. Weil eine Videokamera alle Personen erfasst, die in ihren Bereich kommen, werden unvermeidlich völlig unverdächtige Menschen mit ihren individuellen Verhaltensweisen aufgenommen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, führt zu Verunsicherung und angepasstem Verhalten. Peter Schaar in seinem Buch Das Ende der Privatsphäre. Ich weiß nicht, ob du das Panoptikum kennst. Das war das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wo dieses Überwachungsprinzip dann angewandt wurde bzw. erfunden wurde. Weil es war ein Architekt irgendwie im 16. Jahrhundert oder sowas. Der hat dieses Gefängnis gebaut, es war kreisrund und in der Mitte war ein runder Turm. Und der Gefängnishof war halt in diesem, war auch rund und die Insassen, die haben nicht in diesen Überwachungsturm reinsehen können. Das war sowieso verspiegelt oder man hat halt nicht gesehen, ob da jetzt ein Wachmann ist oder nicht. Und die Überlegung war halt so, die potenzielle Möglichkeit, überwacht zu werden, verändert das Verhalten der Personen. Auch eine Gesellschaft verändert sich durch Überwachung, sagt der IT-Spezialist und ehemalige Hacker Sandro Geiken. Sie sorgt dafür, dass Autonomie, Freiheit und Individualität eingebüßt werden. Denn wer sich überwacht fühlt, handelt bewusst und unbewusst entweder mehr im Sinne der Überwacher oder stärker gegen sie. Letztlich führt das zu mehr Selbstkontrolle und stärkerer Kontrolle anderer. Da wird der Widerspruch deutlich zwischen eigentlich genau genommen dem propagierten Freiheitsduktus, den man den Menschen versucht einzutrichtern, bis sie ihnen glauben, dass wir so frei wären. Und dann auf ganz subtile und eben manchmal auch sehr, sehr handfeste Art und Weise zu zeigen, dass diese Freiheit sehr schnell ein Ende hat, wenn verwertbare Materie angegriffen wird. Da geht es um ganz klare ökonomische Interessen, wie der öffentliche Raum verwertbar gemacht werden kann. Gehen Sie vor die nächste Sparkasse oder Bank und finden Sie die Überwachungskamera. Stellen Sie sich in Ihr Blickfeld, lächeln Sie freundlich und winken Sie. Das Radioballett ist immer schon da, wo die Überwachungskameras den Raum kontrollieren. Das Radioballett untersucht nun die Grauzone zwischen am Bahnhof erlaubten und verbotenen Gesten. Das Hamburger Künstlerkollektiv Ligner bezeichnet sein Radioballett als Übung in nicht bestimmungsgemäßem Verweilen. Die Hörer werden über mobile Radiogeräte aufgefordert, bestimmte Handlungen auszuführen. Blick in die Ferne. Nehmt die rechte Hand über die Augen, als ob diese gegen die Sonne geschützt werden müssten. Eine an sich harmlose Geste wird im privatisierten öffentlichen Raum zu einer irritierenden Aktion. Schnell ist das Sicherheitspersonal alarmiert, wenn sich plötzlich viele Menschen zur gleichen Zeit auf den Boden legen. Und je mehr Menschen sich an der jeweiligen Aufführung des Radioballetts beteiligen, desto deutlicher wird, wie sehr der öffentliche Raum sanktioniert wird. Wie schnell diese kaum spürbare Grenze überschritten ist zwischen normalem und verdächtigem Verhalten. Also in England gibt es mittlerweile Computerprogramme, die auffälliges Verhalten, also wo eine Überwachungskamera automatisch auffälliges Verhalten registriert. Deswegen wollte ich so gern zurück nach London und dort nochmal auffälliges Verhalten generieren. Da müsste man mal so einen Flashmob machen, dass man einfach irgendwie 150 Leute nach London schickt und die um 12.05 Uhr, was weiß ich, alle sich mit dem Gesicht zur Wand hinstellen in der U-Bahn-Station. Was da passiert, ist das illegal? Darf man sowas? Darf man sich mit dem Gesicht zur Wand in der U-Bahn-Station hinstellen? Gibt dann das System Alarm? Der Street-Art-Künstler Sweezer ist vor allem bekannt geworden durch seine interaktiven Interventionen im öffentlichen Raum durch QR-Codes. QR-Codes sind quadratische Bildercodes aus schwarzen und weißen Pixelpunkten, die die kodierten Daten binär darstellen. sodass sie von Mobiltelefonen gescannt und entziffert werden können. Ich hatte damals noch so ein Nokia-Prügel. Also es war kein Smartphone, sondern es war so von meinem Vater irgendwie das alte Telefon. Aber das hatte schon eine Kamera drin. Und dann habe ich irgendwie auf der Nokia-Seite mir diesen QR-Code-Reader gezogen und habe den dann mit irgendwie SD-Karte hier und drüben und so, habe mir diesen QR-Code-Reader auf dieses alte Handy gemacht und konnte dann praktisch die Codes lesen. Aber ich hatte noch keine Internetverbindung. Deswegen habe ich als allererstes Projekt damals dieses Please Smile, You're Being Filmed gemacht. Also da habe ich unter Überwachungskameras QR-Codes angebracht und wenn man die abfotografiert, steht im Display Please Smile, You're Being Filmed. Mit Graveyard hat Sweezer ein virtuelles Graffiti-Archiv eingerichtet. Dafür platziert er auf Fliesen aufgesprühte QR-Codes im öffentlichen Raum, die auf eine Internetseite verlinken. Dort kann man sich dann Farbschicht für Farbschicht die früheren Zustände der Wand betrachten, vor der man gerade steht. Viele davon wurden mehrfach übermalt und neu gestaltet. Ein anderes Projekt ist Q-Radio. Ghetto-Blaster-Motive auf Wände oder Böden gesprüht. Anstelle der Kassette ist ein QR-Code zu sehen, der zu einem Mixtape führt, das man sich vor Ort anhören kann. QR-Codes können überall platziert werden, sodass mit ihnen Informationen an ganz bestimmten Orten und in ganz bestimmten Kontexten hinterlegt werden können. Auf diese Weise kann direkt auf die Wirklichkeit eingewirkt und in konkrete Situationen interveniert werden. Zum Beispiel mit einer Radiosendung. Mit einem Link, der zu einem Feature führt. Zum Beispiel ein QR-Code, der direkt mit einer Audiodatei verlinkt ist. Gehen Sie weiter, bis Sie eine Sitzgelegenheit finden. Setzen Sie sich und beobachten Sie Ihre Umgebung. Wo ließe sich eine QR-Botschaft anbringen? Wo würden Sie den Link zu diesem Feature gerne hinterlassen? Ich finde es halt ein ziemlich interessantes Tool, weil du einfach die Möglichkeit hast, virtuelle Welten mit reellen Welten zu verbinden. Also es ist ein Link vom Internet in die reelle Welt. Zum Beispiel ein Radio-Feature über die Zustände in der Massentierhaltung, das per QR-Code-Aufkleber direkt mit dem Eierkarton oder der Wursttüte im Geschäft verknüpft wird. Der QR-Link zur Sendung über die Arbeitsbedingungen in Bangladesch hängt direkt am Etikett eines Billig-T-Shirts. Die Informationen zur Kinderarbeit in Kakao- und Kaffeeplantagen sieht man nicht im Fernsehen, während man die Schokolade schon im Mund hat, sondern im Geschäft, auf der Verpackung. Genau in dem Moment der Überlegung, kaufe ich nicht. Also man macht Street Art interaktiv und man hat die Möglichkeit, auch nochmal über so eine Art Kommentarfunktion zu arbeiten. Und es ist aber verortet auch. Im vorliegenden Fall also einen QR-Code zu dieser Sendung. Ein Statement gegen die Einschränkungen im öffentlichen Raum durch Werbung, Kommerz, Verkehr und Überwachung. Wenn jemand das hört und Bock hat, das mir gleich zu tun, bitte. Also ich kann nur alle einladen, da mitzumachen. So. Also wie gesagt, das Adbusting ist jetzt um diese QR-Code-Adbusting erweitert und alle sind eingeladen, da einfach mitzumachen. Zielperson 2 und Sweezer trennen sich. Zielperson steigt am Cottbusser Tor in die U8 Richtung Berlin-Alexanderplatz. Hier stehen wir ja vor einer gigantischen Laufschrift, die den ganzen Tag Nachrichten von sich gibt und ganz allgemein ein Bild von der Welt vermitteln, die am Abgrund steht. Und du hast mich vorher nach meinem Idealbild des öffentlichen Raums gefragt, was zuerst verschwinden würde, noch vor der schlechten Werbung, wären diese vergiftenden, furchtbaren Kanäle, die den Leuten nur Angst machen. Hier steht immer nur schreckliches Zeug, immer. Ich sehe den Sinn nicht, warum man den Leuten, die ja in der Tendenz sowieso verunsichert sind, noch mehr Angst machen muss mit diesen Nachrichten, wer hier verunfallt ist. Jetzt wird hier gerade von einem Amoklauf berichtet. Es wird von schlechter Wirtschaftslage berichtet. Ich sehe es nicht ein. Was haben Nachrichtenstories über erschossene Bustouristen in Ägypten und Krimiserien über Korruption bei der Polizei miteinander zu tun? Beide vermitteln oder verstärken das Gefühl, dass die Welt bedrohlich und unwirtlich ist und dass man besser misstrauisch sein sollte. Angst führt zu Unsicherheit. Und in der Konsumkultur kann man sich seine Sicherheit dann wieder zurückkaufen. Kalle Larsen. Ich glaube, dass es einfach aus Ignoranz geschieht. Man glaubt, das sei interessant. Dabei ist es Gift. Furchtbares Gift. Da, schon wieder der Amoklauf. Kotzt mich an. Unsicherheit ist ein Grundmerkmal der öffentlichen Räume einer Stadt. Warum? Die Stadt ist ein Ort, an dem Fremde leben. Nur auf dem Dorf finden sie keine Fremden. Im öffentlichen Raum ist es üblich, dass die, die sich dort begegnen, einander nicht kennen. Der Fremde als der Unbekannte ist in seinem Verhalten nie richtig kalkulierbar. Das heißt, Situationen, in denen Fremde einander begegnen, sind im Allgemeinen Situationen, in denen keiner der Beteiligten über genügend Informationen verfügt, um die Situation kontrollieren zu können. Walter Siebel, Stadtforscher, Universität Oldenburg. Tatsächlich wünsche ich mir, dass der öffentliche Raum von der rein kommerziellen, bunten Gestaltung befreit ist, sondern im Großen und Ganzen der Anwohnerinnen und Anwohnerschaft obliegt, wie jeweils Kieze gestaltet werden können. Nicht nur, weil dann graue Fassaden ansehnlicher werden, sondern auch, weil das einen Austausch ermöglicht, der soziales Leben fördert, ja, Anonymitäten überwindet und so weiter. Und auch eben zu einer Art Selbstermächtigung führt. Man hat wieder das Gefühl, dass der öffentliche Raum eben auch tatsächlich für alle da ist und für alle mitgestaltet werden kann, so wie sich das eigentlich gehört. Wir Culture Jammer sind ein loses globales Netzwerk. Künstler, Umweltschützer, grüne Unternehmer, Medienaufklärer, Lehrer. Downshifter, die ihr Leben vereinfachen. Wiedergeborene Linke, renitente Schüler, studentische Rädelsführer, Aussteiger, Unverbesserliche, Poeten, Philosophen, Ökofeministen. Bei uns gibt es alles. Von der coolen intellektuellen Mitte bis zum irren militanten Rand. Von wutschnaubenden Großmüttern, die Protestlieder singen, bis zur Stadtguerilla und ihren wilden Straßenpartys. Ökologisch orientierte Ökonomen, TV-Jammer und ethisch motivierte Geldanleger. Kalle Larsen. Begeben Sie sich bei nächster Gelegenheit an einen Computerarbeitsplatz und drucken Sie sich den unter www.kulturelle-störgeräusche.de hinterlegten QR-Code aus. Kleben Sie ihn auf eine Postkarte und senden ihn an einen Freund oder eine Freundin. Zielperson steigt in den Intercity nach Köln-Bonn. Observierung fortsetzen. Daten zur Archivierung übermitteln. Kulturelle Störgeräusche. Wer hat das Sagen im öffentlichen Raum? Feature von Almut Schnering und Sascha Verlin. Mit Marian und Suisa aus Berlin. Thomas Meyer und Jurczok 1001 aus Zürich. Mit Peter Marwitz aus Kiel und Claudia Heinzelmann aus Hannover. Die Sprecher waren Sigrid Burgholder, Martin Bross, Axel Gottschick, Matthias Lühn und Susanne Reuter. Realisation: Die Wort- und Klangküche.